Erster König David und wichtige Männer wählten Musiker aus. Diese Musiker waren von Asaf und Jeduthun. Sie spielten Zithern, Harfen und Zimbeln. Sie dienten Gott im Tempel. Zweiter Asaf hatte Söhne, Sakur, Josef, Netanja und Asarela. Sie spielten Musik. Asaf gab ihnen Anweisungen. Der König gab Asaf Anweisungen. Dritter Jeduthun hatte 6 Söhne, Gedalia, Zeri, Jesaja, Hasabja, Matitja, Simei. Sie halfen ihrem Vater. Jeduthun spielte Harfe. Er lobte Gott und dankte ihm. Vierter Heman hatte viele Söhne. Ihre Namen waren Bukja, Matanja, Usiel, Sebuel, Jeremot, Hanania, Hanani, Iliata, Gidalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Maloti, Hutir, Mahasiot. Fünfter, alle diese waren Hemans Söhne. Heman war ein Seher für den König. Gott hatte ihm versprochen, ihn groß zu machen. Gott gab Heman 14 Söhne und 3 Töchter. Sechster, alle diese Musiker dienten im Tempel. Sie sangen und spielten Instrumente. Sie spielten Zimbeln, Harfen und Zithern. Ihre Väter leiteten sie. Der König, Asaf, Jeduthun und Heman leiteten sie. Siebter, es gab 288 Musiker. Sie waren Meister der Musik. Sie kannten die Lieder für Gott. Ihre Verwandten waren auch dabei. Achter, sie warfen Lose. So entschieden sie, wer wann dienen sollte. Junge und alte Musiker waren dabei. Meister und Schüler waren dabei. Neunter, das erste Los war für Asaf. Es war für Josef. Er und seine Familie waren 12 Männer. Zehnter, das dritte Los war für Sakur. Er und seine Familie waren 12 Männer. Elfter, das vierte Los war für Jisri. Er und seine Familie waren 12 Männer. Zwölfter, das fünfte Los war für Netanja. Er und seine Familie waren 12 Männer. Dreizehnter, das sechste Los war für Bukja. Er und seine Familie waren 12 Männer. Vierzehnter, das siebente Los war für Jesarela. Er und seine Familie waren 12 Männer. Fünfzehnter, das achte Los war für Jesaja. Er und seine Familie waren 12 Männer. Sechzehnter, das neunte Los war für Matanja. Er und seine Familie waren 12 Männer. Siebzehnter, das zehnte Los war für Simei. Er und seine Familie waren 12 Männer. Achtzehnter, das elfte Los war für Asarel. Er und seine Familie waren 12 Männer. Neunzehnter, das zwölfte Los war für Hasabja. Er und seine Familie waren 12 Männer. Zwanzigster, das dreizehnte Los war für Subael. Er und seine Familie waren 12 Männer. Einundzwanzigster, das vierzehnte Los war für Matitja. Er und seine Familie waren 12 Männer. 22. Das 15. Los war für Jeremot. Er und seine Familie waren 12 Männer. 23. Das 16. Los war für Hanania. Er und seine Familie waren 12 Männer. 24. Das 17. Los war für Josbekasa. Er und seine Familie waren 12 Männer. 25. Das 18. Los war für Hanani. Er und seine Familie waren 12 Männer. 26. Das 19. Los war für Maloti. Er und seine Familie waren 12 Männer. 27. Das 20. Los war für Iliata. Er und seine Familie waren 12 Männer. 28. Das 21. Los war für Hotir. Er und seine Familie waren 12 Männer. 29. Das 22. Los war für Gidalti. Er und seine Familie waren 12 Männer. 30. Das 23. Los war für Mahasiot. Er und seine Familie waren 12 Männer. 31. Das 24. Los war für Romamti-Eser. Er und seine Familie waren 12 Männer.